Allenthalben hört und liest man von besorgten Gemütern im Angesicht der PISA-Studie der letzten Jahre, die der Bildung und dem Bildungswesen in Deutschland kein gutes Zeugnis ausstellen. Bis zum Schulabschluss dauere es zu lange, im internationalen Vergleich seien die Leistungen zu schlecht, unnützes Wissen werde vermittelt, der Praxisbezug fehle, notwendige Kenntnisse würden nicht vermittelt, die naturwissenschaftlichen Fächer kämen im Zeitalter von Hochtechnologie und erhöhtem Wettbewerb angesichts der Globalisierung zu kurz und so weiter und so fort. Alles in allem entsprechen vorschulische, schulische, berufliche und universitäre Bildung und Ausbildung nicht ihrem Zweck, nämlich die Verwertbarkeit von Menschen am Arbeitsmarkt zu erreichen, von der nicht nur das individuelle Schicksal bestimmt werde, sondern auch die Zukunft des Landes abhinge. Auf der anderen Seite treten in regelmäßigen Abständen, so auch im letzten Jahr, schulische und insbesondere universitäre Protestbewegungen in Erscheinung, die ebenfalls ihre Unzufriedenheit äußern, allerdings nicht nur über die Qualität der Ausbildung im Hinblick auf spätere Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt, sondern auch im Hinblick auf Lern- und Lehrmethoden, individuelle Freiheiten, Gebühren und Zugang zu Bildungsinstitutionen. In der heutigen Sendung wollen wir uns also generell mit dem Begriff der Bildung beschäftigen und insbesondere mit dem Begriff der Bildung bei Theodor W. Adorno, wohl dem Vertreter der kritischen Theorie schlechthin. Dabei wird es dann auch unter anderem darum gehen, welches Bildungsverständnis in Deutschland dominiert, welches Bildungsverständnis von den Studierenden denn vertreten wird und ja, ein paar weitere Fragen. So, hallo Eva. Hallo. Ja, fangen wir mal ganz allgemein an. Man ist dem Bildungsbegriff ja kontinuierlich ausgesetzt, aber was darf man sich eigentlich unter Bildung vorstellen? Diese Frage ist ganz allgemein nicht so zu beantworten. Es gibt viele verschiedene Verständnisse von Bildung. Wenn wir beispielsweise 5 verschiedene Leute fragen würden, seien es nun Wissenschaftler oder Leute in der Straßenbahn, was unter Bildung zu verstehen wäre und warum wir Bildung brauchen, würden wir vermutlich 5 völlig verschiedene Antworten erhalten. Und jeder hätte vermutlich auch eine gute Begründung dafür. Wenn wir unsere kleine Umfrage auf andere Länder und Kulturen ausdehnten, würden die Antworten vermutlich noch unterschiedlicher ausfallen. Gründe hierfür liegen beispielsweise in unterschiedlichen Sozialisationen, dem Einfluss von Kultur und Religion, jedoch auch in unterschiedlichen philosophischen und gesellschaftswissenschaftlichen Grundannahmen, die diesen Verständnissen zugrunde liegen. An diesem kleinen Beispiel sehen wir, dass Bildung als Begriff keineswegs klar und eindeutig ist, sondern höchst vielschichtig und komplex. Dies ist meiner Einschätzung nach auch ein Grund, weswegen die Diskussionen um Bildung, wie wir sie heute so oft erleben, auch oft so diffus und unbefriedigend anmuten. Man müsste sich, bevor man über konkrete Maßnahmen und Ziele von Bildung nachdenkt, erst einmal über die Grundlagen reflektieren, beziehungsweise sich zumindest auf eine Art Arbeitsbegriff oder ja eine Arbeitsthese von Bildung einigen. Das ist bei weitem keine leichte Aufgabe, das liegt nahe. Also es geht darum, sich einmal grundlegend um Bildung als Begriff Gedanken zu machen. Den Bildungsbegriff gibt es nicht. Du sagst, es gäbe also unzählige Definitionen oder zumindest sehr viele Definitionen, Auffassungen von Bildung, wo doch alles so verhandelbar und beliebig definierbar erscheint. Warum sich dann eigentlich mit dem Bildungsbegriff Adornos beschäftigen, der eben ja gerade nicht verhandelbar oder nicht so einfach verhandelbar ist und der alles andere als einfach zu fassen ist? Also was hat dich dazu bewegt, dich mit Adorno generell und dem Bildungsbegriff Adornos im Speziellen zu beschäftigen? Mich fasziniert an Adornos Auseinandersetzung mit Bildung eine ganze Reihe von Dingen. Vorneweg die Tatsache, dass bei Adorno Bildung in einen gesellschaftlichen Zusammenhang eingebettet wird, in einem gesellschaftlichen Zusammenhang diskutiert wird. Es geht vor allem um ein für mich grundlegendes Anliegen von Bildung bei Adorno, um Emanzipation, um eine freiheitliche Entfaltung von Persönlichkeit, um Mündigkeit in ihrem gesellschaftlichen Kontext auch zu verstehen, und vor allem geht es Adorno auch um Demokratie. Bestimmte gesellschaftliche, ich nenne sie jetzt einfach mal Tatsachen, werden durchaus auf unbequeme Weise bei Adorno benannt und auf zahlreiche heute wirklich vielfach vorliegende Strukturprinzipien der modernen Gesellschaft hin hinterfragt. Bildung ist mehr als pure instrumentelle Wissensaneignung und auch mehr als in einer geistigen Sphäre abgehobener Geisteskult, wie jetzt Adorno auch nennt. Bildung wird nicht abgekoppelt, isoliert von anderen Subsystemen der Gesellschaft oder der Gesellschaft an sich betrachtet, sondern in ihrem gesellschaftlichen Wesen, im gesellschaftlichen Kontext. Adorno wird auch nicht müde, auf das hinzuweisen, und er weist immer wieder vor allem auch darauf hin, dass das Subjekt, also der Einzelne, das Individuum und die Gesellschaft untrennbar miteinander verwoben sind. Es also eine Wechselbeziehung zwischen einzelnem Individuum und Gesellschaft gibt. Und ich finde, dass die Beschäftigung mit Adorno eine differenzierte Auseinandersetzung mit Bildung wirklich ermöglichen kann und höchst fruchtbare Impulse für die Diskussion unserer Zeit liefern könnte. Es ist mir klar, dass wenn wir auch heute über den Begriff von Bildung bei Adorno sprechen, dass es immer nur ein kleiner Ausschnitt von dem sein kann, was auch Adorno zu diesem Themenfeld gesagt hat. Es ist immer nur ein Mosaiksteinchen, was beleuchtet wird. Aber es ist eben ein kleines Steinchen, das allgemein umrissen werden kann. Du hast die Komplexität des Bildungsbegriffs angerissen und das Spannungsfeld aufgezeigt, in dem er sich bewegt, nämlich zwischen Individuum und Gesellschaft. Was konkret versteht denn nun Adorno unter Bildung und welche Bildungsziele ließen sich denn mit Adorno formulieren? Ja, ich werde versuchen, einen kurzen Abriss über Adornos Idee von Bildung zu geben. Wie gesagt, skizzenhaft. Es gibt aber einige Kernbegriffe und ich möchte versuchen, anhand dieser Kernbegriffe den Bildungsbegriff Adornos etwas zu erläutern. In dem ersten Schritt möchte ich anfangen mit seinem Verständnis von Bildung. Was meint Adorno oder auf was bezieht er sich, wenn er von Bildung spricht? Vorneweg bezieht er sich auf den liberalistischen Bildungsbegriff. Er bezieht sich auf Kant, auf Humboldt. Früher, wo eine ganz starke Idee der Mündigkeit dahinter steht, Bildung im Kontext von Selbstbestimmung und der Befreiung von alten Strukturen, in diesem Fall früher von Klerus und Adel. Er referiert auf diese Idee, in der Bildung in erster Linie eine befreiende Wirkung hat, in der Bildung zu Befreiung führt. In der Bildung aber auch dazu führt, dass Ideen des guten Lebens, wie ich sie nennen möchte, entstehen können in einem gewissen zweckfreien Raum. Bildung in gewisser Weise auch in einem idealistischen Verständnis der Bürger, der die Muße hat, sich über Ideen des guten Lebens Gedanken zu machen. Und in diesem Raum können diese Ideen entstehen. Aber gleichzeitig durchaus auch, die Bürger brauchten damals das Wissen, was sie durch die Bildung erwarben für die Ausübung ihres Berufes. Die Ausübung des Berufes, die eben möglich war, nachdem die Stände bzw. Klerus und Adel verschwunden waren. Das vielleicht zum ersten Punkt der Abgrenzung zur Bildung. Im zweiten Schritt können wir uns Adornos Bildungsbegriff über die Idee der Kultur annähern. Dabei bezieht sich Bildung auf Kultur in der Form, dass Adorno es so benennt, dass Kultur nach der Seite ihrer subjektiven Zuwendung Bildung ist. Also Bildung als Kultur nach der Seite ihrer subjektiven Zuwendung. Kultur muss in ihrem Doppelcharakter verstanden werden. Das heißt, Bildung hat einerseits diese subjektive Seite und andererseits verweist sie auf die Gesellschaft zurück. Also es ist quasi eine Instanz, die zwischen Subjekt und Gesellschaft quasi vermittelt. Kultur muss, um tatsächlich Kultur heißen zu können, einerseits einen unmittelbar subjektiven, das reale Leben gestaltenden Bezug haben. Sie kann nicht getrennt werden von den Einrichtungen der menschlichen Dinge. Andererseits muss sie aber auch in ihrem geistigen Charakter begriffen werden, in dem Charakter der Zweckfreiheit und der Losgelöstheit von realen Zwängen, in der eben solche Ideen vom guten Leben entspringen können. Es bestehen also eine Art zwei Pole, zwei Seiten der gleichen Medaille, welche in einem Spannungsverhältnis anzuerkennen sind. Die eine Seite, die unmittelbar subjektive, das reale Leben gestaltende, die Seite der Anpassung wollen wir sie nennen, die andere, die Seite des Geistigen, des Zweckfreien, des vom Realen Losgelösten, die Seite, in der auch Ideen des Widerstandes, des guten Lebens entstehen können. Und es geht hierbei nicht um die eine oder die andere Seite, sondern um beides. Darum, dieses Spannungsverhältnis zu begreifen und auch Bildung in diesem Spannungsverhältnis zu sehen. Es geht also zugespitzt im Grunde genommen um ein Spannungsverhältnis von Anpassung und Widerstand. Wenn wir jetzt den Bezug sehen von Bildung und Kultur, wie ich es zu Anfang benannt habe, ist es nun wichtig zu sehen, dass wenn Bildung bloß zu fixen Kategorien der Anpassung oder des Geistes erstarrt, Bildung also nicht in diesem Spannungsverhältnis gesehen wird, so ist das ein Indiz für Rückbildung. Das eigentliche Anliegen von Kultur geht dann verloren, gerät in Widerspruch zu sich selbst, diese einzelnen Kategorien. Geist bewirkt nicht mehr Geist, Anpassung bewirkt nicht mehr die unmittelbar reale Gestaltung des Lebens, sondern nur noch die pure Anpassung an gegebene Strukturen. Als weiteren Punkt möchte ich auf Wissen und Zweckhaftigkeit im Zusammenhang mit Bildung bei Adorno hinweisen. Bildung bzw. Wissen bei Adorno wird ganz klar Wissen als ein Element der Bildung gesehen. Wissen ist ein Teil von Bildung. Allerdings geht es weniger darum, Wissen bloß zu akkumulieren, bloß anzuhäufen, bloß in sich hineinzustopfen und quasi unverdaut wieder auszuspucken, wenn ich so nennen darf, sondern als Grundlage, um sich, mit Adorno gesprochen, in einer vernünftigen Gesellschaft als Vernünftiger, in einer freien Gesellschaft als Freier zu entwickeln. Reine Bildung in Anführungszeichen ist Geisteskult, aber ohne dieses Geistige ist es wiederum bloß Anpassung. Es geht also um Wissensaneignung, jedoch um eine reflektierte, um das Eintreten des Subjekts in einen Bildungsprozess, eine Auseinandersetzung mit einem Bildungsgegenstand, mit den Inhalten, in einem sich reiben, in einem nicht bloß Wissen in sich hineinhäufen und wieder weggeben. Es geht also darum, Bildung, also auch Wissen, in gewisser Weise in die eigene Persönlichkeit mit aufzunehmen, einzuschmelzen, eines Bildungsgegenstandes auch von Wissen in die eigene Persönlichkeit. Oftmals erlebt man heute, dass Bildung mit Wissen, purem Wissen, verwechselt wird. Wer viel weiß, gilt als gebildet. Mit Adorno müssten wir sagen, Wissen ist zwar ein Teil der Bildung, aber Bildung ist weitaus mehr als pures, reines Wissen oder auch pure, reine Fähigkeit. Verkommt nämlich Bildung zur bloßen Wissensaneignung, so enthält sie kein Element mehr, das tatsächlich das Uranliegen der Bildung auch bei Adorno zum Tragen bringt, nämlich das Element der Mündigkeit, eines mehr an Freiheit, eines mehr an Selbstbestimmung, an Selbstentfaltung und auch Selbstverantwortung, sondern dann geht es wirklich um bloße Anpassung, um austauschbare Informationen, die in keiner Weise mehr in der eigenen Persönlichkeit reflektiert sind. Bildung muss andererseits unmittelbaren Bezug zum menschlichen Leben haben, sie muss gestalten, denn sonst sind wir an dem Punkt des Geisteskultes. Das heißt also, das Wissen und auch die Bildung muss Wissen dafür vermitteln, dass der Mensch später in seinem Leben, wie es momentan ist, zurechtkommt, also beispielsweise einen Beruf ausüben kann. Aber das Wissen gilt es in einem Gesamtzusammenhang zu sehen, eben nicht nur einfach lernen und vergessen in diesem Sinne, sondern warum lernen wir etwas, wie tun wir dies vielleicht und so weiter. Dabei bedeutet es nicht, dass es reine Freizeit ist, dass es immer nur angenehm sein muss, in diesem Raum zu sein. Es kann durchaus auch ein anstrengender Bildungsprozess sein. Es kann durchaus anstrengend sein, in dieser geistigen Auseinandersetzung mit einem Bildungsgegenstand, mit Wissen. Also es ist nicht damit zu verwechseln, dass Bildung einfach nur ein Lustspaziergang des Einzelnen ist. Im nächsten Punkt. Ja, Eva, du hast ja jetzt im ersten theoretischen Teil den Zusammenhang herausgearbeitet von Bildung und Kultur, von Bildung, Wissen und Zweckhaftigkeit. Und also die Quintessenz, die ich jetzt rausgehört habe, war eben, dass Bildung wesentlich mehr ist als nur Wissen und wesentlich oder zu mehr dient als nur zur Zweckhaftigkeit. Dass Bildung zwar auch ein Stück weit davon enthält, von Zweckhaftigkeit, von Wissen, aber eben in diesen anderen Begrifflichkeiten nicht aufgeht. Und natürlich, dass Bildung nicht nur subjektiv verstanden werden darf, also im Sinne der Aneignung durch das Individuum, also vergeistigt sozusagen, sondern eben auch Bezug zur Gesellschaft und zur Einrichtung der Gesellschaft hat. Also dass im Bildungsbegriff Anpassung und Widerstand beide mehr oder weniger vereinigt sind. Genau, Bildung wird gesamtgesellschaftlich gesehen. Als weitere zentrale Kategorie bei Adorno taucht ja auch der Begriff der Erfahrung auf. Genau. Erfahrung ist also auch eng mit Bildung zusammenhängend, denn es geht in einem Bildungsprozess darum, einzutreten in einen Prozess, wie ich vorher das schon angedeutet habe, mit dem im Anführungszeichen Bildungsgegenstand. Damit meine ich, egal was, ob man nun ein Musikstück hört oder einen Text liest oder auch bestimmtes Wissen sich aneignet, es geht darum, mit diesem Bildungsgegenstand quasi in einen Prozess einzutreten, sich damit auseinanderzusetzen, sich damit zu reiben mit dem, was dieser Gegenstand sozusagen aussagt, einen inneren Prozess anzustoßen. Es geht darum, eine eigene Erfahrung darin zu sammeln. Es geht um eine lebendige Erfahrung und nicht um eine, in Anführungszeichen, Außenvoraneignung eines Bildungsgegenstandes, sprich das pure Auswendiglernen und wieder ausspucken, sondern es geht tatsächlich um eine lebendige Erfahrung im Bildungsprozess. Der Bildungsgegenstand wird an sich begriffen, Bildung und Erfahrung sind somit nicht voneinander zu trennen. Nur im Erfahren wird das Ding, dieser Bildungsgegenstand, das, was mir gegenüber ist, als an sich, als ein Gegenstand an sich, als Ganzheit begriffen. Die Erfahrung ist gewissermaßen der Schlüssel im Prinzip für Bildung, für wahrhafte Bildung und ermöglicht nicht nur diese versteinerten Kategorien, die eben durch bloßes Wissen, durch bloße Anpassung, aber auch nur durch bloßen Geisteskult angeboten werden. Überall dort, wo Bildung nur konsumiert wird, sind keine lebendigen Erfahrungsprozesse mehr möglich. Und dort steckt auch der Keim für Rückbildung und da sind wir nun in der Welt der Halbbildung angekommen. Eine Frage zum Erfahrungsbegriff. Also Erfahrung meint bei Adorno was ganz anderes als die umgangssprachliche Verwendung, die wir jetzt so davon haben. Also wir benutzen das ja einfach mal so. Sondern das meint also bei ihm, dass sich Reiben am Gegenstand selbst, auch die Besonderheiten des Gegenstandes zu erfassen. Oder was ist konkret darunter, vielleicht um es ein bisschen grifflicher zu machen, darunter zu verstehen? Genau. Erfahrung bedeutet, in Auseinandersetzung mit einem Gegenstand in einen Prozess, in einen inneren Prozess einzutreten, praktisch diesen Gegenstand in das Kontinuum der eigenen Persönlichkeit einzuschmelzen und nicht außerhalb sich selbst stehen zu lassen. Dort sind wir an dem Punkt, wo das Subjekt eben nicht abgeschnitten von der Gesellschaft, abgeschnitten von dem Bildungsgut agiert, sondern wo es einen Austauschprozess gibt. Der Bildungsgegenstand muss in die Persönlichkeit, in das Kontinuum der Persönlichkeit eingeschmolzen zu werden, um tatsächlich nachher zur vollen Geltung zu kommen. Das heißt dann aber auch, dass man in Dingen nicht nur das wiedererkennt, was man schon längst weiß, sondern auch Neues zulässt, oder? Das genau. Ist doch dann die Konsequenz. Genau. Der Bildungsprozess bei Adorno bedeutet immer, dass etwas Neues, dass der Mensch vor dem Bildungsprozess immer etwas anderes ist wie danach. Danach ist immer etwas Neues hinzugekommen, ist der Mensch verändert. Genau, okay. Du hast ja gerade schon den Begriff der Halbbildung angedeutet, den Adorno ja auch in Abgrenzung zum Begriff der Bildung benutzt. Eine zentrale Kategorie, was ist denn darunter zu verstehen? Genau. Und zwar ist das Thema Halbbildung bei Adorno so wichtig, dass er ihm sogar, was Adorno selten macht, eine Theorie widmet, diesem Begriff, dem Thema Halbbildung. Und zwar ist Halbbildung bei weitem nicht die Hälfte von Bildung, sie ist ihr Gegenteil. Im Klima der Halbbildung, wie es Adorno bezeichnet, werden Bildungsgüter eben nur konsumiert. Die Kategorien sind von ihrem eigentlichen Gehalt abgeschnitten und werden austauschbar. Informationen werden zu purer Austauschbarkeit verdammt. Es geht nicht mehr um den tatsächlichen Wahrheitsgehalt eines Bildungsgegenstandes, um die tatsächlich lebendige Beziehung von Subjekt zu Objekt, zu einem Ding, zu einem an sich. Bildung bleibt also quasi außen vor, außerhalb der Persönlichkeit. Es ist abgeschnitten, es geht um austauschbare, sachliche Informationen, um dingliches Wissen, nicht um lebendige Erfahrung. Ich möchte nochmals betonen, Wissen ist notwendig im Erfahrungsprozess, eine notwendige Voraussetzung auch. Darum geht es nicht. Doch die bloße Akkumulation von Wissen ohne lebendige Erfahrung ist fatal. Halbbildung. Halbbildung stellt sich nun zwischen das Subjekt und die Erfahrung. Sie bietet quasi Modelle des guten Lebens an und offeriert scheinbar die proklamierten Werte der Bildung, also Freiheit, Entfaltung, Kultur, obwohl es aber in Wirklichkeit nur Scheinerfahrungen anbieten kann. Dadurch, so Adorno, bleiben die Menschen in ihren bisherigen Strukturen gefangen. Es ist also so, dass Halbbildung in erster Linie die Anpassung befördert und kein Element mehr der Mündigkeit, der Selbstverantwortung und auch der Demokratie beinhaltet. Halbbildung verblendet, es ist ein Glaube an Scheinbildung, Scheinbilder des guten Lebens, wie sie beispielsweise im Fernsehen vermittelt werden, ohne dass diese hinterfragt werden. Die Menschen fühlen sich zwar frei, sie sind aber in Wirklichkeit zutiefst gefangen und unfrei in ihren Strukturen und auch in sich selbst. Halbbildung verhindert diesen unmittelbaren, lebendigen Bezug der Menschen zum Objekt, zu den Bildungsgütern, zu den Dingen. Das heißt, tatsächlich lebendige, unmittelbare Erfahrung mit einem Bildungsgegenstand im Bildungsprozess wird unmöglich. Halbbildung bietet dann Ersatzbilder, Ersatzmythologien an, führt zu mittelbarem und nicht unmittelbarem Verhältnis und damit zu einem Abschneiden, zu einem gewissermaßen Abschneiden. Der Mensch denkt, er sei gebildet und erliegt doch nur dem Schein der Halbbildung. Anstatt auf Ideen des guten Lebens, wirkliche Ideen des guten Lebens zu reflektieren und diese in einem lebendigen Prozess entstehen zu lassen, zu erfahren, setzt Halbbildung ein schwaches Das ist, ein Gegebenes, wird nicht als Gewordenes in seiner Historizität gesehen, sondern als statisch, als unhinterfragbar. Fatal dabei ist vor allem der Glaube der Menschen an ihre hohe Bildung, an ihr Aufgeklärtsein. Halbbildung bietet diese Systeme an, bietet Orientierungsmuster meist sehr einfacher Art an. Wird viel in Schwarz und Weiß, in Gut und Böse gedacht. Dies bietet den Menschen ein Muster an, um in gewisser Weise, so Adorno, in einer irrationalen, heteronomen Realität zu überleben, diese zu bewältigen. Das Grundanliegen von Bildung nach mehr Freiheit, nach mehr Emanzipation, nach Mündigkeit wird nicht befördert, sondern es geht um das Zementieren des Bestehenden, das Vereinfachen, das Nicht-Differenzieren. Adorno sagt auch, Bildung und Differenziertheit sind quasi dasselbe. Nah in diesem Zusammenhang liegt auch das Phänomen der Leitbildsüchtigkeit, wie es Adorno nennt, dem Drang der Menschen, sich mit etwas, mit einem Bild zu identifizieren, welches ihnen das unmittelbare Leben einfacher macht und das Reflektieren über sich selbst jedoch verhindert. Adorno beschreibt Halbbildung als gereizt und böse. Wer die Kategorien der Halbbildung hinterfragt, wird gewissermaßen angegriffen. Halbbildung preist sich als Bildung an und ist in Wirklichkeit jedoch ihr Gegenteil. Halbbildung führt also nicht zu Mündigkeit und Freiheit, sondern zu Anpassung und zum Hinnehmen, zum Nehmen des Gegebenen als Gegebenes und nicht als Gewordenes. Okay, also nach den zugegebenermaßen sehr theoretischen Ausführungen, du sprichst von deiner irrationalen, heteronomen Welt und du sprichst von, oder du hast den Zusammenhang von Bildung und Freiheit auch angedeutet. Nach den zugegebenermaßen nun sehr theoretischen Ausführungen würde mich jetzt interessieren, also als interessierter, geneigter Leser, wo kann ich das denn alles nachlesen? Wo finde ich denn die Informationen? Wo hast du denn dieses Wissen über Adorno her? Ja, also ich habe ja versucht, das wirklich zu skizzieren. Und Adorno beschreibt das ja alles in einer sehr geschliffenen Sprache. Wer Lust hat zu lesen, kann dies in der Theorie der Halbbildung tun, in dem Sammelband Erziehung zur Mündigkeit, das ich wirklich sehr empfehlen kann. Das sind Niederschriften von Radiointerviews, meist von Adorno und Helmut Becker. Zum Teil sind es auch kleine Vorträge, die einen sehr guten Einblick in das Verständnis von Bildung von Adorno geben. Natürlich muss man sagen, dass der Bildungsbegriff nicht losgelöst sein kann von seinen anderen theoretischen Abhandlungen, insbesondere der Dialektik der Aufklärung oder auch der negativen Dialektik als Grundwerke. Ja, nach dem ersten Teil der Sendung würde ich jetzt gerne ein wenig auf die Gesellschaft selbst zu sprechen kommen, also auf die unmittelbaren Vorgänge gegenwärtig. Und da fallen mir ja ganz spontan die Bildungsproteste ein. Es rührt sich ja nun eigentlich alle Jahre wieder Protest gegen das Bildungswesen oder gegen die dortigen Reformen, so auch im letzten Herbst an deutschen und insbesondere auch österreichischen Universitäten. Unter Parolen wie Stopp den Bildungsklau, für Solidarität und freie Bildung, wessen Bildung? Unsere. Bildung für alle und zwar umsonst. Bildung ist keine Ware und so weiter und so fort. Treten die Protestierenden ein für, ja, Eva, für was eigentlich? Ja, ich nehme einfach mal Beispielforderungen her. Ja, bundesweit wird von den Studierenden vor allem eine soziale Öffnung der Hochschulen gefordert. Das heißt, der Abbau von Zulassungsbeschränkungen beispielsweise. Sie fordern dies durch einen Ausbau von Studienplätzen. Abschaffung von Studiengebühren ist eine sehr starke Forderung der Studierenden. Auch finanzielle Unabhängigkeit, also keine Kredite. Sie setzen sich auch ein für eine Abschaffung von Bachelor-Master in der derzeitigen Form, also als Regelabschluss. Sie setzen sich ein gegen Verschulung und gegen Dauerprüfung, gegen zu viel Leistungsdruck im Studium, gegen zu volle Stundenpläne. Sie möchten eine Demokratisierung des Bildungssystems. Sie möchten eine weitgehende Unabhängigkeit des Bildungssystems von wirtschaftlichen Zwängen. Und sie fordern auch eine Mitbestimmung im Bildungswesen seitens aller Beteiligter des Bildungssystems. Und sie fordern ganz stark auch eine Verbesserung der Lehr-Lern-Bedingungen, zum Beispiel die Umsetzung alternativer Bildungskonzepte oder auch die Aufstockung des Lehrpersonals. Ja, ein wenig verwunderlich ist das jetzt für mich, denn wir hatten ja gerade ausführlich Adornos Bildungsbegriff und dessen Komplexität. Und nun klingen für mich die Forderungen, die ich da jetzt höre, eigentlich doch sehr praxisnah, würde ich jetzt mal sagen, sogar vielleicht umsetzbar. Welches Bildungsverständnis liegt denn offensichtlich dann diesen Studierendenprotesten zugrunde? Also ist das mit Adorno denn kompatibel, dieses Bildungsverständnis? Ich würde mal so sagen, in diesen Forderungen der Studierenden kommen deutlich gewisse Grundannahmen, gewisse Grundmuster hervor, die ich gerne mit Adorno interpretieren würde. Das wäre zum Beispiel die Abschaffung von Bachelor und Master in der derzeitigen Form als eine Forderung. Es ist eindeutig eine Referenz. In vielen Fällen wird auch ganz konkret die Wiedereinführung des Diploms gefordert. Ist in vielen Fällen eine Referenz auf das Alte, das beschreibt Adorno in seiner Theorie der Halbbildung auch sehr schön. Im Prinzip eine Referenz auf etwas Altes, auf etwas und nicht auf etwas Neues, was entstehen kann. Das Alte erscheint dann in verklärtem Licht, erscheint besser, als es tatsächlich war, denn die Probleme des Bildungswesens waren zu Diplomzeiten nicht anders wie jetzt. Auch die Forderung der Zulassungsbeschränkungen, diese abzubauen durch den Ausbau von Studienplätzen, trifft nicht den Kern der Sache, denn die Bildungsungleichheit rührt von etwas anderem her und nicht von dem und kann nicht behoben werden durch einen puren Ausbau von Studienplätzen. Generell lässt sich sagen, in diesen Forderungen der Studierenden wird eine deutliche Unzufriedenheit deutlich und es wird auch deutlich, dass sich die Studierenden über Bildung Gedanken machen und das finde ich sehr begrüßenswert, dass Bildung wieder diskutiert wird, dass Bildung auch als wichtiges Thema angesehen wird. Nur in diesen Forderungen, die dort gestellt werden, ist ganz deutlich zu sehen, dass sie eben in vielerlei Hinsicht auch instrumentell sind und nicht darauf abzielen, tatsächlich den Bildungsbegriff als Ganzen zu diskutieren. Was man natürlich auch sagen muss, dass das in solchen Schlagworten zum Teil auch vielleicht zu viel verlangt wäre. Ja, du weist ja auf die Ambivalenz dieser Studierendenproteste hin. Also du begrüßt sie einerseits, genau. Aber andererseits deutest du diese Verkürzung denn an. Also was mir jetzt auffällt, Adorno spricht ja von diesem Spannungsfeld der Bildung zwischen Individuum und Gesellschaft, aber von Gesellschaftskritik als Ganze ist ja eigentlich dort gar nicht zu lesen. Also es gibt Forderungen wie die nach Freiraum, aber die betreffen dann ausschließlich eben den Freiraum an der Hochschule, die Freiheit, sich auszuwählen, welche Veranstaltungen man besucht, anstatt diesem modularen Determinismus in den Bachelorstudiengängen. Fehlt da nicht einfach auch eine Komponente der Gesellschaftskritik? Genau. Adorno setzt Bildung ja in einen sehr deutlichen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang. Also Bildung darf eben nicht isoliert gesehen werden. Reformen können nicht isoliert gesehen werden. Sie müssen in ihrem gesamten Kontext gesehen werden. Sie sind zwar unabdingbar notwendig aus Humanitätsgründen, wie er es damals formuliert, aber sie reichen alleine nicht aus. Bildung muss in ihrem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang gesehen werden. Und was du jetzt auch angesprochen hast mit dem Bezug von Individuum und Gesellschaft, viele dieser Forderungen zielen tatsächlich nur auf das Individuum ab, in gewisser Weise auch auf den Ausbau des Konsums von Bildungsgütern, und es wird in vielerlei hin oder es wird oftmals Freizeit oder die Forderung nach Freizeit mit dem Freiraum verwechselt. Es ginge eigentlich darum, in einem Bildungssystem tatsächliche Entfaltungsmöglichkeit, also Freiraum für den Geist zu schaffen und nicht die pure Freizeit, um diese zum Beispiel auch mit anderen Surrogaten zu füllen. Eine Parole hat sich ja durchgesetzt und hat es nicht nur auf Plakate geschafft, sondern auch in die Öffentlichkeit, in nahezu alle Medien, die da wäre, nämlich Bildung ist keine Ware. Da frage ich mich einmal, da diese Parole ja jetzt aufkommt, ist sie denn tatsächlich keine Ware? Wird sie denn wirklich nicht so gehandhabt? Und ich frage mich, war sie denn früher, also sagen wir mal vor dem Bachelorstudiengang oder vor 10, 20 Jahren, war sie denn damals noch keine Ware? Oder was liegt denn offensichtlich diesem Verständnis zugrunde? Ja, wie ich vorhin schon andeutete, ist das Grundproblem des Bildungssystems nicht im Bachelor und Master zu sehen. Im Gegenteil, die Einführung von Bachelor und Master hat eben die Diskussion aufgebracht, und die finde ich sehr, sehr sinnvoll von Bachelor und Master. Bildung ist wieder in den Mittelpunkt gerückt. Zu Diplomzeiten waren die Probleme an sich keine anderen, wie sie heute sind. Vielleicht das zu deinem ersten Punkt. Das Thema Bildung und Ware ist das Thema, wo Bildung eben oft in einem Kontext von Konsum gesehen wird. Es geht um das Konsumieren von Bildungsgütern, um das Akkumulieren, um das tatsächliche Anhäufen von Wissen und Kompetenzen. Aber man muss natürlich überlegen, warum Bildung überhaupt als Ware erscheinen kann. Und das zeichnet natürlich in gewisser Weise wiederum ein Bild, weil Bildung eben in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext gesehen werden muss. Und unsere Gesellschaft ist nun mal eine Gesellschaft, die in diesen Kategorien denkt, in Kategorien von Ware. Davon ist natürlich das Bildungswesen dann auch nicht unberührt. Ich möchte es einfach so stehen lassen. Okay. Nach all der Kritik jetzt an diesen Bildungsprotesten, trotz der vorhandenen Sympathie natürlich, nach all dieser Kritik, denke ich, stellt sich die Frage, was wären denn sinnvolle Forderungen an das Bildungswesen oder generell an Bildung? Wie lässt sich denn eine Idee von Bildung bewahren? Und eine Frage, die sich daran anschließt, nach all der Kritik an den Inhalten der Proteste oder der Protestbewegung selbst, trotz natürlich einer gewissen Sympathie, stellt sich mir die Frage, was wären denn sinnvolle Forderungen an das Bildungswesen, an die Diskussion über den Bildungsbegriff? Worauf müssten denn diese Forderungen abzielen? Also wie lässt sich denn eine Idee von Bildung bewahren, und letztlich auch, kann es denn genügen, einfach nur auf ein Bildungsideal abzustellen, also nur einen Bildungsbegriff zu formulieren, der dem allem entgegensteht? Oder ist da nicht einfach auch dann eine umfassendere Kritik notwendig? Also was sind sinnvolle Forderungen, die Adorno vielleicht so formuliert hätte und die du auch so formulierst? Von vorne weg ist es mit Adorno oder nach Adorno unmöglich, einen tatsächlich abgeschlossenen Forderungskatalog zu formulieren. Das ist nicht möglich. Das würde dem Bildungsbegriff oder generell dem Begriff in keiner Form gerecht werden. Deswegen können wir nun schauen, was sind Elemente eines Bildungsbegriffes, die wohl enthalten sein könnten oder auf die es zu achten gilt. Der Bildungsbegriff darf natürlich nicht abstrakt, darf natürlich nicht losgelöst von der Gesellschaft, von dem Einzelnen sein. Ich hatte betont, Gesellschaft und Einzelner sind untrennbar miteinander verwoben. Das heißt, ein Bildungsbegriff muss also auch verwoben sein in das Verhältnis von Gesellschaft und Individuum, in diesem Verhältnis gesehen werden. Also isolierte Reformmaßnahmen sind also nur sehr, sehr begrenzt wirksam und die Reformmaßnahmen an sich im Bildungsbereich dürfen eben nicht isoliert, dürfen nicht abgeschnitten von allen anderen gesellschaftlichen Systemen, zum Beispiel dem System der Familie, zum Beispiel System der Peer Groups, zum Beispiel auch zu diesen ganzen Elementen der Migration und so weiter, zu diesen Strukturprinzipien, die unsere Gesellschaft prägen, die unsere Gesellschaft, unsere moderne Gesellschaft ausmachen, gesehen werden. Bildung muss also immer in ihrem Verwobensein mit der Gesellschaft und in ihrem Verwobensein mit jedem einzelnen Subjekt gesehen werden und auch in diese Richtung thematisiert werden. Das macht die Sache natürlich sehr komplex. Nichtsdestotrotz geht es darum, immer wieder darauf hinzuweisen und zu prüfen, fördert tatsächlich dieser Bildungsbegriff Freiheit? Ist durch Bildung Freiheit ein Mehr an Mündigkeit, ein Mehr an Selbstverantwortung und natürlich im letzten Ende auch Demokratie möglich? Befördert er diese Elemente? Diese Elemente, die ja durch und durch in Adornos Texten, insbesondere auch in den Texten der Erziehung zur Mündigkeit deutlich werden. Dieses ganz unmittelbare und auch dieses nachdrückliche, bestimmte Anliegen Adornos, darauf hinzuweisen, in der Realität, im realen Leben dafür zu arbeiten, dass tatsächlich ein Mehr an Freiheit möglich ist in den gegebenen Strukturen. Wäre das dann nicht eben notwendig, sich auch Gedanken über den Kapitalismus selbst zu machen, wo er doch gerade dieses abrufbare Wissen und die Objektivierung von Wissen befördert? Also ich könnte eine Antwort formulieren, in der Hinsicht, dass es natürlich immer notwendig ist, Bildung im Zusammenhang mit auch der Gesellschaftsform, der Einrichtung der Gesellschaft zu thematisieren und dass es natürlich darum geht, auch wenn man die gängigen Bildungsverständnisse, die vorliegen oder auch die Diffusität dieser Verständnisse ansieht, da einen Zusammenhang zu sehen. Ja, vielen Dank, Eva, für den ausführlichen Theorieteil und die Bewertung und Beurteilung der Protestbewegungen. Ja, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Die Sendezeit ist um. Vielen Dank. Okay. Ja, danke. Zum Abschluss jetzt würde ich noch gerne ein kurzes Zitat bringen, das ich in der Jungle World gefunden habe und von Magnus Klaue stammt. Wer als Antwort auf die Frage, wie man sich denn selbstbestimmt bilden möge, nicht etwa ein Buch liest, eine Reise unternimmt, Menschen kennenlernt oder sich verliebt, sondern von den Bossen verlangt, den Bildungsklau zu beenden, der stellt sich die bessere Zukunft nicht als eine Welt befreiter Ungleichheit vor, als eine Welt also, in der jeder ohne Angst und ohne Neid von jedem anderen lernen und sich an dem erfreuen kann, worin die anderen anders oder manchmal auch besser sind als man selbst, sondern als Bildungsverteilungsanstalt, wo der Geist demokratisch portioniert wird, wie die fleischlose Suppe in der Volksküche. Ja, mit diesen Worten, tschüss. Tschüss. Tschüss.